hört den einzigen Fachpodcast. Hier ist der Anycast mit der Jubiläumsausgabe, Folge Nummer 84. Juhu! Live aus, ja, weitesten Sinne Berlin, Friedrichshain. Ja. Mit, sind wir gar nicht live. Nicht mal live on tape, wir schneiden ziemlich viel in der Zeit. Ja. Mit Dennis. Hi, und Renke. Hallo. Ah, oh, Räuspertaste, direkt nicht benutzt. Mir gefällt das übrigens, wie du da jetzt sitzt, so mit diesen zwei Bildschirmen. So das iPad in der Hand, um sich sozusagen die Themen so zu greifen und drauf zu schauen, und dann da hinten so das MacBook mit dem Reaper laufen. Naja, damit ich damit ich angucken kann, während ich die Sendung mache. Weil das sorgt für ein wenig mehr, wir reden uns da nicht dazwischen. Weil du sehen kannst und ich sehen kann, wann wir ins Gespräch kommen. Ja, das stimmt. Das ist aber natürlich manchmal auch unangenehm. Manchmal möchte man sich ja gar nicht sehen. Ja, da kommen wir leider nicht durch. Ja, scheiße. Ah, heute monothematisch. Oh, Moment mal. So, jetzt habe ich die Räuspertaste gedrückt. Hast du auch gerade bei dir gedrückt, damit wir das nicht überdenken? Nein, oder? Schnittmarke gesetzt. Ach, ne. Oh. Die monothematische Sendung. Ja. Da fand so eine komische Wahl in diesem komischen Bundesland statt. Vor einigen Tagen. Vor einigen Tagen. Genauer Zeitraum, den wissen wir nicht mehr. Hamburg. Aber bevor wir das machen, müssen wir vielleicht einsteigen mit so einer Kleinigkeit, die ich hier noch so am Wegesrand gefunden habe und auf die wir unsere Hörerinnen und Hörer hinweisen sollten. Wenn ihr das hier hört und ziemlich schnell seid, ist wahrscheinlich sowas wie der 29. Februar 2020. Ja. Ein Schalttag. Ein Schalttag. Und dann müsst ihr nur noch einmal schlafen, glaube ich, oder? Kannst du das kurz verifizieren? Ich gucke gerade, und zwar Sonntagabend, also morgen. Morgen, am 1. März um 2015. Wendler gegen Pocher. Pocher versus Wendler, Schluss mit lustig, heißt die Sendung. Schluss mit lustig, und da werdet ihr dann sehen können, was RTL in den letzten Wochen und Monaten gemeinsam mit dem Wendler und Pocher über Social Media aufgebaut hat. Man tut jetzt so, als würde man die Instagram-Fehde der beiden, also Pocher dreht lustige Videos und verarscht den Wendler, und Wendler reagiert ungehalten bis dummdämlich. Ich wollte sagen, der Wendler dreht lustige Videos und verarscht sich selber dabei. Ja, und das kumuliert jetzt in diesem Showdown, und das passt natürlich alles super zusammen, wenn man weiß, dass eigentlich die Kindsbraut Laura ins Dschungelcamp sollte und dann doch nicht gegangen ist, jetzt aber bei Let's Dance mitmacht und die große Erzählung von RTL und Bild gefahren wird, dass der Wendler eigentlich nicht wollte, dass sie bei Let's Dance teilnimmt. Und da merkt man schon, die Parteien sind auf jeden Fall seit Monaten in Gesprächen und denken sich was aus. Und Pocher, ist er nicht gerade zum vierten Mal Vater geworden? Da ist einfach jede Mark, sag ich mal, ist da bei ihm sicherlich an der richtigen Stelle. So, also der denkt er zumindest. Ja, wie findest du diese Auflösung? Ich habe das ehrlich gesagt gar nicht verfolgt. Ich habe das nur so halb mitbekommen und denke mir so. Das reicht ja auch. Ich habe auch nicht alles gesehen. Einiges nur, aber längst nicht alles. Und ich sag dir, es reicht. Du hast nicht viel verpasst. Also mit diesen Schlagworten ist schon alles beschrieben. Naja, also, das war halt logisch, dass es inszeniert war. In irgendeiner Form hätte das gegipfelt, weil warum sollte sich der Wendler auf sowas öffentlich eingehen? Normalerweise ist die Strategie bei sowas, wenn dich jemand ärgert öffentlich, als einfach knallhart zu ignorieren. Ja, das stimmt. Aber der Wendler ist halt auch doof. Ja, aber der hat auch Beraterinnen und Gedöns, der ist nicht so doof. Glaubst du, der hat einen Stab? Glaubst du, es gibt einen Wendlerstab? Ich weiß nicht, ob es einen Stab gibt, aber er hat sicher einen Manager oder eine Managerin. Ja, aber dann sprechen wir ja von Singular, eine Person. Ja. Ich glaube, dass darin erschöpft sich das auch. Ja, lass noch die eine Mitarbeiterin sein, die das Pferdegestüt betreut. Ist das mittlerweile eigentlich verkauft? Das weiß ich nicht. Hast du jetzt Wendler trifft Dings gesehen? Nein, habe ich nicht gesehen. Hast du nicht gesehen? Nein. Ah. Hatten wir aber, glaube ich, schon mal darauf hingewiesen, ne? Ja. Dass es sowas gibt. Ja, sehr gut. Also nochmal in Erinnerung gerufen, Wendler trifft hier Pierre M. Krause. Pierre M. Krause, beziehungsweise Pierre M. Krause besucht Wendler auf seinem Gestüt, das er dann schon nicht mehr bewohnte, das aber noch nicht verkauft war. So. Ich habe aber zufällig nachts PM Krause bei Harald Glöckner gesehen. So. Und aber auch nur ein Ausschnitt, weil dann war hat sich PM Krause ein bisschen echauffiert darüber, dass Harald Glöckner Dosengemüse hätte in seinem Vorratsschrank. Und der meinte dann der PM Krause so, sowas kauft man doch nicht. Und Glöckner so, ja doch, ist doch praktisch. Und da habe ich, glaube ich, weggelöst in dem Moment. Okay. Ja, also, ein bisschen schade, ein bisschen plump, ne? Ich werde die Sendung auch nicht schauen. Bist nicht Fan von? Ne? Ich meine, es Wendler und Pocher. Ja. Nicht, also Pierre M. Krause besucht, das finde ich gut. Ja, klar. Ja. Aber die Wendler-Show mit Pocher. Ja, also ich finde der Wendler anstrengend und Pocher auch, ne? Da kann eigentlich nichts Gutes bei rauskommen. Ja. Ja, nee, dann ist gut. Kennst du eigentlich den ersten Auftritt von Pocher im deutschen Fernsehen? Nee, kommt Oliver Pocher eigentlich aus Hannover? Ja. Jetzt wollte ich gerade sagen, das ist so ein Hannover-Gesicht. Ja, der ist bestimmt auch gut bekannt mit unserer alten Podcast-Freundin Verena Balsen. Verena, hallo, melde dich mal bei uns. Hast dich lange nichts mehr von dir hören lassen hier. Hat die eigentlich Instagram? Ach, weiß ich nicht. Hm. Den ersten Fernsehauftritt hatte Pocher am 28. Oktober 98 in der Nachmittagstalkshow von Bärbel Schäfer. Lebt die noch? Bärbel Schäfer lebt noch. Ja, lebt. Aber ist nicht eine von denen gestorben? Eine von den Nachmittagstalkerinnen? Was denn? Weiß ich nicht. Nee, hier, wie hießen die andere noch? Bärbel Schäfer und dann gab's noch... Ach, der hat den Moderationsjob bei Hans Meiser gewonnen, bei Viva. Ja. Oh Gott, Hans Meiser, ey! Ja, der ist so ein komplettes Produkt und ist gelernter Versicherungskaufmann, glaube ich. Das wusste ich. Ja. Also, warte, Versicherungskaufmann, genau, und seine Eltern sind Zeugen Jehova. Geboren in Hannover. In Hannover. Ja, ja. Jetzt wohnt er irgendwie wahrscheinlich in Mülheim oder so. So. Pocher missionierte ebenfalls an Haus- und Wohnungsführung, wurde nie aus der Glaubensgemeinschaft ausgeschlossen. Er äußerte sich über diese inzwischen kritisch, findet aber nicht alle Ansätze schlecht. Falls man noch was haben wollte, was man an Pocher nicht mag, bitteschön. Ja, muss halt auch mal ein bisschen, nee, wohnt in Köln, das Ehepaar, wo lebt in Köln, was? Hahnwald. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Hä? Hey? Ach so, okay, alles klar, ich dachte schon. Ja, wollen gut, okay. Wir jetzt wirklich jetzt über Poch weiterreden? Nein, aber mal so ein bisschen auch hier Köln mal ergründen. Köln so, ist eine furchtbare Stadt. Es gehört zu Rodenkirchen. Das sagt mir alles nichts. So, naja, das ist halt südlich. Welche Rheinseite? Südlich der Innenstadt, na, linksrheinisch, ja. Auf der guten Seite. Ja, gut. Ach, wir haben ja noch einen Einspieler, hast du den eigentlich da? Welchen denn? Chorweiler? Hast du den implementiert hier? Ja klar, warte. Bei mir ist hier nur Chorweiler von morgens bis abends. Und Bierchen trinken. Ne, also wenn die Stadt wirklich ganz Sinn lasse, ne, da kannst du schon direkt abhängen. Ja, Chorweiler hingegen ist ja im Norden der Innenstadt, ne? Aber auch linksrheinisch, glaube ich. So, egal. Wie auch immer. Oliver Pocher ist... Das Übel, das wir heute, das ist ein Mahnmal, Oliver Pocher ist ein lebendiges Mahnmal der Nachmittagstalkshows der 90er Jahre. So kann man das, glaube ich, nennen. So, okay. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ja, gucken wir nicht, finden wir doof. Ja. Und macht dieses halbinteressante... Das Scharmützel, fandest du interessant? Halbinteressant, sag ich doch. Und wenig lustig, macht es jetzt langweilig. Finde ich, ja, schade. Sehr, sehr schade irgendwie, auf eine Art. Finde ich schon. Kann man so sagen. Kann man so sagen. Ich habe noch was Zweites, bevor wir nach Hamburg gehen. Wenn du, weiß ich nicht, können wir auch nachmachen. Ja, mach. Und ist was aufgefallen? Wollen wir eine Kapitelmarke setzen? Mir ist was aufgefallen. Wir machen ja sonst immer erst Politik und dann den restlichen Schrott, ne? Ja. Jetzt machen wir es mal andersrum. Und zwar, was Dennis nicht kannte, ist uns vorhin hier im Vorgespräch aufgefallen. Oh, was Dennis, kommt jetzt? Naja, ich rede doch schon seit Monaten darüber, dass ich eigenartige Werbung bei YouTube angezeigt bekomme. Neuerdings. Hast du in der letzten Sendung angesprochen? Ja, ja. Vorletzt. Ja, in der vorletzten. Was spielt schon in halt eine Rolle? Einer dieser Sendungen oder der nächsten oder so, weiß ich. Alles, ach Gott. Hier Steuersparseminare und dann bekomme ich jetzt in letzter Zeit auch immer von so richtig, und da sieht man auch diese Steuersparseminare, ja, das ist halt irgendwie, hauptsächlich sind das so Steuerberater oder so komische sonst was, Unternehmerberater, Coach-Typis, also schon eher unsympathisches Volk im weiteren Sinne. Und dann das Ganze gibt's auch noch in unseriös, nur dass sie dann halt nicht, also auch ein Coaching verkaufen wollen, aber noch da könnte man ja sagen, okay, das ist halt einfach nur super teuer, was die anbieten. Und Leute mit zu viel Geld, die aber deren Verlangen, noch weniger Steuern zu zahlen, viel größer ist, als der Skrupel, viel Geld auszugeben, weil sie irgendwie so, und man muss viel Geld übrig haben, irgendwie so in dieser Gemengelage, die kaufen sich sowas. Und das kann man ja irgendwie sogar noch nachvollziehen. Wenn man viel Geld hat, viel Geld ausgeben möchte, kann man sich auch bescheuerte Coachings kaufen. Aber ich würde jetzt sagen, von dem, was da beworben wird, würde ich jetzt schon ausgehen, dass die irgendwie tatsächlich auch irgendeinen Inhalt vermitteln, ja. Ob es das Geld wert ist, keine Ahnung, kann ich nicht so gut sagen, aber zumindest, und ob das alles so super durchdacht ist bis zum Ende und so weiter, weiß man ja auch nie, wenn man so eine Werbung sieht, aber zumindest wirkt das so, als würde da irgendein Inhalt vermittelt werden. Und dann gibt's noch Coachings, da weiß man schon vorher, in der Werbung, die sind so unseriös, da gibt's keinen Inhalt. Und da geht's einfach nur darum, die Kohle aus den Leuten abzuzocken. Und das sind immer so halb... Unlauter? Also ist das nicht, Betrug? Nee, warum? Du kriegst doch ein Coaching. Du kriegst doch einen Gegenwert. Ist das ein Gegenwert? Ja, nur weil der nicht das wert ist, was du bezahlst. Okay. Das ist doch ein freies Land. Okay. Du kannst doch Geld für Sachen ausgeben, überteuerte Preise zahlen. Das ist doch nicht strafbar. Ist Wucher nicht ein Straftatbestand? Ja, es gibt so, das hat Grenzen irgendwo, aber ich sag mal, da ist sehr, sehr vieles möglich. Und du musst halt auch sehr, gerade wenn du auf Betrug gehst, musst du sehr, sehr viel nachweisen können. Das ist extrem viel Arbeit und das macht man eigentlich eher bei klaren Geschäften. Wer die Zwangslage, die Unerfahrenheit, den Mangel an Urteilsvermögen oder die erhebliche Willensschwäche eines anderen dadurch ausbeutet, dass er sich oder einem Dritten Vermietung von Räumen, Gewährung eines Kredits, sonstige Leistung oder Vermittlung einer vorbezeichneten Leistung, Vorteilsvermögen verspricht, gewähren lässt und bla bla bla. Die ein auffälliges Missverhältnis zur Leistung. Das sind schon richtige Schwammbegriffe. Ja, auffälliges Missverhältnis zur Leistung, das ist eher noch sogar sehr gut ausdefiniert. Das ist, ich glaube, mindestens das Doppelte muss es sein. Aber du siehst ja schon, man muss da eine Zwangslage ausnutzen, man muss da Unerfahrenheit ausnutzen, man muss es irgendwie durchtrieben machen. Wenn du aber jemandem begegnest und sagst, ey, ich möchte das hier verkaufen, der sagt, ja, okay, machen wir. Dann ist halt nicht strafbar. Okay. So, der Grundsatz. Ja. Jedenfalls geht's in diesen Seminaren irgendwie darum, und die werden nicht so richtig genau darin, aber du kannst von zu Hause, ohne was zu tun, Geld verdienen. Und da werden auch immer so Umsatzzahlen genannt. Jeden Tag, und das sind nicht irgendwie so, verdiene jeden Tag 100 Euro, sondern es sind sehr genaue Zahlen. Also sowas wie 357,83 Euro oder so. Wo man sich schon denkt, was soll das? Und dann sind diese Typen auch so halbseidene, völlig unseriöse Typen, die keinen geraden Satz sprechen können. Du siehst schon, die Bude, in der gerade rumläuft, ist auf jeden Fall gemietet nur für diesen Dreh. Ja, oder Airbnb Hotel. Halt, genau. Airbnb, genau. Dann genauso wie die Karre, die er fährt, ist auch gemietet. Ja, klar. So. Und worum geht's dann am Ende? Es geht darum, Leads zu generieren. Und zwar sogar DSGVO-konform. Ach, das ist ein Pyramidenschema. Ja, wahrscheinlich. Ah. Wahrscheinlich. Und ich verstehe, also, erstens, dass es sowas überhaupt gibt, ist schlimm genug. Zweitens, dass YouTube das allen Ernstes hier weiter durchroutet und nicht einfach sagt, nee, machen wir nicht. So wie das. Aber die geben ja Geld dafür. Ja, gut, aber du kannst im Fernsehen, könntest du sowas nicht senden. Doch, kannst du. Du Landesmedienanstalt wird halt hier auf den Ding sich stellen, im Zweifel. Wenn auch nicht, vielleicht. Ja, aber bei YouTube halt nicht. Das meine ich ja. Im Fernsehen wird das nicht passieren. So. Und dann das Dritte ist noch, Warum wird mir das angezeigt? Was bin ich für eine Zielgruppe, dass man mir sowas unterschieben will? Ich habe damit nichts zu tun. Naja. Was ist an dem Algorithmus kaputt? So, Loch in der Socke. Ja. Anfangendes Loch in der Socke. Ja, aber du weißt auch genau, woran das liegt. Wirtschaftlich anfällig. Du weißt auch genau, woran das liegt. Irgendwie nur zweite Staatsexamen im Jura, also gescheitert im Leben. Ich bin sparsam. Also, ich finde schon, dass du die richtige Zielgruppe dafür bist. Ich finde, das wird immer schlimmer. Was heißt, du bist so ein Quatsch? Und wenn schon mal jemand damit werben muss, dass es sogar bei ihm sogar DSGVO-konform zugeht, dann weiß man schon. Ja, ja. Ja. Da sind richtige Profis am Werk. Also, über diese Sachen haben wir alle schon gesprochen. Was Dennis aber nicht kannte, ist ein Trend, den gibt es auch in vielen Facebook-Videos, das liegt dann immer so weiter und zeigt einem Video nach dem anderen. Ja, genau. Ah. In dieser Schleife bleibt man ja ab und zu mal hängen. Das geschieht jedem von uns, das ist auch nicht weiter schlimm. Und irgendwann... Ab wann ruft man so eine Radikalisierungs-Hotline an? Ich weiß es nicht. Wieso? Was wird dir denn immer so da reingespült? Nein, wo du gerade abdriftest in solche Löcher. Nein. Mir werden dann ganz oft, bleibe ich dann halt auch bei so Kochvideos hängen. Mhm. Comedy und Kochen, das ist so ja. In dem Facebook-Stream halt meistens drin bei mir. Und da gibt es Kochvideos, die sich irgendwie zum Ziel gesetzt haben, besonders natürlich zu wirken. Die setzen sich, da machen sich Männer machen draußen am See ein Feuer. Und dann kochen sie über diesem Feuer mit einem Topf, einem Messer und einem Brett. Machen die dann Gulasch oder so. Und geil. Das Brett ist vom Kopf oder wo? Und das nennt sich das Ganze Over Fire Cooking. Und also ob das so ein schöner, anstatt so. Oder Over the Fire Cooking. Das ist ein bisschen. Warum nennt man das nicht, weiß ich nicht, so Nature? Weil das halt so ein Internettrend ist, Mann. Und was ich daran, ich finde das eigentlich ganz entspannend und auch diese Ästhetik, die ist zwar immer so ein bisschen oll, was mich daran aber wahnsinnig macht, ist, wenn die anfangen, Zwiebeln klein zu schneiden, dann dauert das ja so eine Zwiebel, das dauert halt so eine Minute, bis man die klein hat. Die möchten aber natürlich, dass diese Minute nur so 6, 7, 8 Sekunden lang dauert, höchstens. Ja. Und deshalb wird in dieser Zeit des Zwiebelschneidens wird einfach die Geschwindigkeit hochgedreht. Man blendet aber nicht in irgendeine Musik über oder so, sodass man nur das hier Bild sieht, sondern man blendet auch vielleicht eine Musik ein. Aber der Originalton bleibt erhalten, sodass man immer so tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak hört. Und das knackt nicht nur ganz schnell, sondern durch das Erhöhen der Geschwindigkeit verzerrt das auch das Geräusch. Klar. Richtig unangenehm. Das verleidet mir das total. Ansonsten finde ich das recht schön. Aber dabei weiß doch jeder, wie man Zwiebel in Würfel in wenigen Sekunden hinbekommt. Nicer Dicer. Warum haben sie sowas nicht mitgenommen? Ja. Wusstest du, dass wir einen haben? Ich habe auch einen. Ja, so, guck mal. Ich lebe im 21. Jahrhundert, ich werde doch meine Zwiebel nicht manuell schneiden. Hast du auch einen Nicer Dicer Plus? Nee, das nicht. Wir schon. Oh. Aber unsere Messer sind stumpf. Wir brauchen mal einen neuen. Ah. Kann man sich ein Ersatzmesser bestellen? Ja, sicher. Wie teuer sind die? Weiß ich nicht. Oh Gott. Wie heißt nochmal dieser komische... Chef Tony. Ist das schlimm. So, der einzige seriöse Koch im Fernsehen. Over the Fire Cooking. Es gibt auch einen YouTube-Kanal, der heißt so, aber Over Fire Cooking findet man auch ganz viele Videos. Und sehr interessant, das driftet so ab. Das gibt so, es ist sehr breit aufgestellt. Ja. Viele, also von... Was würde man erwarten bei so Leuten, die draußen kochen? Was erwartet man da für Menschen? Naja, Menschen, die es halt öfter machen. So Leute, die campen gehen, so wild campen in der Natur, die halt auch tagelang so alleine im Rucksack unterwegs sind vielleicht. Pfadfinder, ja, all das kommt vor. Aber da hört die Entwicklung natürlich nicht auf. Nein, es gibt auch natürlich dann... so eine gewisse Redneck-Komponente in diesen ganzen Videos, die stattfindet. Neulich habe ich einen tollen, ich gucke ja auch gerne Autorennen-Videos auf YouTube, da gebe ich ganz offen zu. Und da habe ich einen YouTube-Kanal gefunden von so komischen Rednecks, die haben sich einfach einen nicht mehr in Benutzung befindlichen, schon halb verwachsene alte Rennstrecke in den USA gekauft. Was? Ja. Gekauft. Wie viel kostet sowas? Keine Ahnung, jetzt machen die da ihr Redneck-TV für YouTube. Und der Typ heißt auch Cletus irgendwas. Oder so. So, oh. Also, auch hier geht's leicht in die Redneck, in die Redneck-Ecke driftet es ab. Und deshalb gibt's auch hier so tolle Videos, die heißen, habe ich Dennis schon gezeigt, eine leicht bekleidete Dame holt Sachen aus dem Feuer. Ne, habe ich dir das Video gesehen? Ja, ja. Sehen so. Thumbnail? Und das Schrapnell? Thumbnail. Ach so, ja, okay. Aber es war auch viel Schrapnell. Ah, jetzt geht hier die Dings an. Und zwar, ach, die Frau heißt so, okay. Eine gewisse Frau, Banshee Moon, die posiert immer so halbnackt und macht... War sie nicht UN-Generalsekretärin dann? Nee, ich guck gerade mal rum. Ach so, ach, das ist ein Kanal, der geht gar nicht um Outdoor-Cooking, sehe ich gerade, sondern es geht darum, dass man mit 50 noch so toll aussehen kann. Das ist, glaube ich, ihr Markenzeichen? Ihr Unique Selling Point, genau. Okay. Gut. Jedenfalls heißt das Video Unbelievable Idea for Campers, Preppers, Survivalist, Civil War Grill Outdoor Cooking Set. Oh nein. So, und in dieser Blase bewegen wir uns so ein bisschen. Und da gibt es natürlich dann noch ganz, ganz viele andere tolle Sachen. Die auch teilweise haben die auch Millionen Aufrufe. Das glaubt man gar nicht. Das sind einfach so, ich koche draußen oder ich mache hier einen Cheeseburger in einem Topf und ich habe einen. Es ist wirklich hier. Primal Outdoors. Ja. So heißen diese ganzen Kanäle. Und was hatte ich hier noch? Primitive Style Catch and Cook. Catch and Cook ist so ein Subgenre davon. Man catcht halt irgendwas und guckt es. Und nein, wir reden hier nicht nur von Fischen, sondern auch von Hasen oder so. Auch das passiert. Und Catch and Cook in Deep Snow. Da wird einfach ein Schneehase mitgenommen. Hier, Campfire Cooking. Whole Deer. Es ist wunderschön. Whole Deer. Whole Deer, ja genau. So viel Fleisch kannst du auch gar nicht essen. Ja Gott, aber darum geht's doch nicht. Es geht darum, den Spaß am Kochen. Oh. Und dann gibt's natürlich auch noch so ganz tolle Sachen, auch tolle Rezepte, die ganz einfach zu machen sind, wie den sogenannten Hobo Rice. Oh, was ist denn im Hobo Rice drin? Weiß ich nicht. Ah. Das heißt Penner Rice, Dennis. Ich weiß nicht, was das soll. Oh. Ja, also Over the Fire Cooking oder Over the Fire Cooking, Outdoor Cooking Steak. Wir verlinken alles Mögliche. Ah. Aber dass du das nicht kennst, wundert mich total. Weil hier, roast a whole lamb leg on a tripod und in an outdoor fire pit. Warum? Ich hasse campen. Das sind aber einfach auch ehrliche Beschreibungen von, das sind ehrliche Beschreibungen von Videos. Cooking on a rock. Ehrliche Cooking Videos. Cooking on a rock. Ehrliche Videos für ehrliche Menschen. Cooking on a rock. Oh mein Gott. Oh nein. Unbelievable Idea for Campers, Preppers, Survivalists, Civil War Grill Outdoor Cooking Set. Das muss bitte unser Sendungsstil sein. Ja, machen wir. Das ist gerne. Oh, ja. So mehr wollte ich gar nicht erzählen, Entschuldigung. Wie machen wir jetzt eine goldene Brücke? Hast du eine goldene Brücke für mich? Nee, das musst du jetzt finden. Ich habe keine goldene Brücke, wir müssen aber über die Wahl in Hamburg sprechen. Ja. Die fand vor Tagen statt. Ja. Und die Ergebnisse stehen jetzt so langsam mal fest. Also ich bin gerade auf der Statistischen Statistischen Amts für Hamburg und Schleswig-Holstein, deren Slogan, der Norden zählt. Oh Gott. Und da habe ich das vorläufige Endergebnis, es fehlen wohl noch vier Wahlbezirke. Aber damit stellt jetzt immer fest, nach dem ersten Jubel nach der Wahl, dass die AfD doch drin ist und die FDP ist draußen. Ja. So, die FDP ist tatsächlich. Aber nicht ganz draußen. Nee, nicht ganz draußen. Sie hat ein Direktmandat erlangt. Ja. Und zwar Anna Elisabeth von Treuenfels-Frohhain. Ja, fünf Wörter, die exakt beschreiben, was das Problem an der derzeitigen FDP ist. Und sie ist Spitzenkandidatin und hat in Hamburg-Blankenese ein Direktmandat erlangt. Und sie ist dann die einzige FDP-Politikerin in der nächsten Bürgerschaft. Ja. Und die AfD hat damit, also die AfD hat dann 7 Abgeordnete. Ein bisschen geschrumpft. Ja, aber es ist auch lustig, dass irgendwie der bürgerliche Block fast 95% bekommen hat in Hamburg. Ja. Oder um es mit der AfD auszudrücken, der linksgrüne Block hat über 75% in dieser Stadt. Ja. Also das war wirklich einer der Wahlfernsehabende, fand ich, einer der wenigen in den letzten Jahren, die sich wirklich gelohnt haben. Die waren sehr erkenntnisreich, finde ich. Und war doch einigermaßen unterhaltsam. Womit fangen wir denn jetzt mal an? Oh, ich habe noch einen lustigen Fun-Fact. Achso, die Ergebnisse können wir vielleicht erstmal. Ja, aber mach mal den Fun-Fact. Der Spitzenkandidat der CDU ist nicht drin im Parlament. Er hat es nicht reingeschafft. Frage, weißt du, wie er heißt? Ich lese es hier. Weißt du es? Nee. Markus Weinberg. Noch nie gehört, oder? Ja, hatte man vorher wirklich nicht gehört. Ja. Und das Lustige ist ja auch, beim Tschentscher, der kam ja auch in der Legislatur. Und deshalb Was war denn der vorher? Der war irgendwie Gedöns für Gedöns, oder? Der war irgendwie Senator für Gedöns. War der nicht Finanzheini da? Ich glaube, der war Finanzheini. So, Tschentscher kannte auch keine Sau. Ja, kann ich. Finanzsenator war er. Genau. Unter Scholz 1 und Scholz 2. Scholz 2 war nicht besser als sein Vorgängermodell. Ja, das ist ja meistens so bei Sequels. Zweiten Teilen, ja. Genau. Die sind meistens Scholz 1 und Scholz 2. Ja. So. Ich habe nachher noch eine interessante Geschichte für dich. Das kann ich dir aber jetzt hier nicht während der. Ja. Wo fangen wir in Hamburg an? Also Hamburg ist für immer ein spezieller Ort. Ja. Auch politisch. Genau. Und ja. Und Ergebnisse, würde ich erstmal sagen. Was? Naja, also die SPD ist bei 39,2%. Also minus 5%? So, und ich mach mal hier einen Vergleich auf. Und minus einige Prozente, irgendwie so 8 oder so knapp müssen es sein. Ja, das kann sein. Wir sind so gut vorbereitet. Ja, total. 6,6% Gewinnverlust. Ja. Die CDU hat 5% eingebüßt, die Grünen haben fast 12 gemacht plus. Die Linken sind ungefähr gleich geblieben und die FDP ist halt abgerutscht und der AfD hat auch was verloren. Ich glaube, was das Spannende für mich ist ja, ehrlich gesagt, wenn man sich auf die Karte so anguckt, da sieht man halt so einen grünen Kern und der ist rot umgeben. Ja. Und das war jetzt schon ein bisschen die Wahl zwischen, du hast zwei konservative Parteien, die eine baut vielleicht noch ein paar Wohnungen, die andere macht, dass es lecker Öko-Essen gibt. So, das war irgendwie, das war die Wahl. Was ich nicht weiß, ehrlich gesagt, ist, woran lag das, dass die grüne Spitzenkandidatin, vielleicht hast du eine Idee, auf selber Höhe waren kurzzeitig in Umfragen, aber jetzt dahinter gefallen ist stark. Also meine Vermutung ist, das hatte stark mit dem Höhenflug der Grünen zu tun und dass Tschentscher halt nicht so super bekannt war, muss man einfach mal festhalten. Das hat sich jetzt erst in Hamburg im Wahlkampf so richtig, richtig stark verbessert. Und vorher, ich meine, bundespolitisch ist er kaum in Erscheinung getreten. Auch absichtlich. Ja, ja. So. Klar, auch absichtlich, aber man kannte ihn halt nicht und das ist jetzt sein, und er hat den Wahlkampf gut nutzen können, um sich bekannt zu machen. Woran das dann lag, dass die gleich auf waren. Woran das lag, dass sich das wieder so gewandelt hat, das kann ich nicht so hundertprozentig sagen. Da weiß ich nicht so richtig. Habe ich keine großartigen Vermutungen. Nein, ich sehe es halt gerade, Parteikompetenzen laut Infratest DIMAP sind der SPD 45%, Arbeitsplätze den Grünen 8 zugeschrieben. Wirtschaft dasselbe Problem und dann erst soziale Gerechtigkeit und erst bei Verkehrspolitik sind sie gleich auf und Umwelt- und Klimapolitik. Also scheinbar werden die Grünen vor allem immer noch als grüne Klimapartei da wahrgenommen. Und dass die SPD dieses Wirtschaftsprofil, dieses Ominöse, was da beschworen wurde im Nachhinein, ausspielen konnte. Wobei mir auch nicht so richtig klar ist, was die SPD da wirklich groß erreichen möchte. Außer einem komischen Weiter-so und mal schauen. Weil so richtig Vision hat dieser Landesverband nicht. Und selbst wenn man so Verkehrs anguckt, dann heißt es so, naja, wir wollen halt so ein bisschen Bus weiter ausbauen, aber so die große Verkehrsrevolution steht da auch nicht an. Und das ist halt so ein bisschen, Das ist so eine Wahl, die auf mich wirkt, sagt die Mutter, naja, letzten 5 Jahre waren jetzt auch nicht so schlecht, dann kann genau. man die 5 Jahre nächsten auch so machen und so richtig Probleme haben wir ja gar nicht. Genau, das ist es. Das würde ich auch sagen. Also, ich weiß gerade nicht, ich habe so ein paar Sachen, die ich besprechen möchte. Und ich würde gerne eins vorziehen, weil es so eine kleine Petitesse eigentlich nur ist, die man schnell wegsprechen muss. Ja. Das mit dem Jubel in der ARD, das würde ich gerne, ja. würde ich gerne vorziehen. Also, mal so kurz einschieben, bevor wir gleich gedanklich weitermachen. Schönbohm, Bohm. Jörg Schönbohm, so, stellt um 18 Uhr die erste Prognose in der ARD vor. Man kommt zur AfD, da zur ersten Prognose noch prognostiziert bei 4,7%. Im Hintergrund Jubel. Schönbohm macht weiter. Die AfD natürlich macht den Spin, der logisch ist. Mir ist es auch kurz aufgefallen, ich dachte, hä, war das ein Jubel? Was ist das denn? Naja, okay, mal gucken, was die AfD dazu schreiben wird. Und natürlich rasten die wieder aus, ja, hier, die AfD will gar nicht mehr den Anschein erwecken, hier irgendwie politisch neutral zu sein, bla bla bla bla bla. Was war passiert? Die Studios von AfD und ZDF waren halt in den Messehallen untergebracht und die waren auch zumindest zu einer Seite offen und die waren halt nur so provisorisch errichtet. Dahinter waren Leute. Was für Leute waren denn da? Fragt man sich. Na, ganz einfach. Mensch, politisches Personal, ihr dummen AfD-Nazis, politisches Personal von den dort eingeladenen hier Parteien zum Beispiel, Mitarbeitende, sonstiges Personal, das da irgendwie abhängt und was tut, ja, die sitzen da und warten da. Journalisten von anderen Medien und so. Das müssen nicht die von der ARD gewesen sein. Aber völliger Bullshit. Und sehr wahrscheinlich waren es sogar einfach nur Leute mit, nicht nur mit einer politischen Meinung, sondern auch mit Hirn, Verstand und Anstand, die da gejubelt haben. Ja. So. Das kurz aus dem Weg geschafft. Ja. Was noch Thema jetzt war, das hat der Spiegel Online irgendwie jetzt aufgemacht, war, das ist jetzt der SPD die nächste Führungskrise droht. Ja, ja. Weil die beiden Bundesvorsitzenden der SPD, Novo Eskenbar, die waren ja nicht mal zum Neujahrsempfang eingeladen. Und es gibt diese obskure Theorie jetzt, naja, die SPD in Hamburg hat auch deshalb gewonnen, weil sich maximal von der Bundes-SPD distanziert haben. Ha, schwierig. Ich halte das teilweise richtig, teilweise halte ich das für falsch. Und gerade beim Spiegel merkt man immer noch so ein bisschen, dass die Redaktion getroffen ist, dass sie aufs falsche Pferd gesetzt haben und so wie genau dieses Krakeelen nach der Wahl von Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken zum Vorsitzenden, dieses Geschrei, dieses Untergang herbeifabulieren, alles ist kaputt und verloren, die Hauptstadtpresse fühlte sich verraten, sie hat ein bisschen auch Angst davor gehabt, glaube ich, gerade bei Spiegel Online konnte man das sehen, dass sie so ein bisschen den Anschluss verlieren und nicht mehr so leicht an Informationen kommen, genau. Und das bildet sich hier nach wie vor ein bisschen ab. Man muss sagen, Olaf Scholz hat sich ein bisschen aufs Spiel eingelassen in den ganzen Interviews, hat er gesagt, naja, wir machen hier in Hamburg halt eine sehr erfolgreiche Politik, so wie ich sie mir auch vorstelle, bla bla bla, ich denke, das funktioniert überall, bla bla bla, und Hamburg ist sehr pragmatisch, wirtschaftsfreundlich, bla bla bla, so. War ein bisschen unsolidarisch. Cenk hat das sehr, sehr solidarisch und sehr klug wegmoderiert, der hat nämlich gesagt, naja, wir fahren hier unsere eigene Linie so ein bisschen, das passt hier gut zu dieser Stadt, finde ich, und naja, angesprochen, ob jetzt auch die Bundesspitze diese Politik auch machen müsste. Naja, das machen ist aber die Politik, die hier richtig ist für Hamburg, die wir hier für Hamburg machen. Und die Bundesspitze wird sicherlich in den nächsten Monaten weiterhin gute Politik für den Bund machen. So, das war die einzig korrekte, gute Nummer, gute Antwort, wie man da rauskommt. Und zudem war sie auch noch sehr solidarisch, wie ich fand. So. Das ist mal dazu. Und ich will jetzt gar nicht bewerten, ob man das gut oder schlecht findet, wie die SPD in Hamburg aufgestellt ist. Ich glaube, jeder oder die allermeisten, die uns hier mehr als, weiß nicht, 2 Sekunden hören, wissen, dass wir das eher doof finden. So. Aber das muss man gar nicht bewerten, um diese ganzen Vollgedanken zu machen. Was mich massiv geärgert hat, war dieses, das hat also ganz ehrlich, wenn sie jetzt damit gewinnen, sollen sie damit gewinnen, mein Gott. Ich bin darüber froh, dass ich mir dass ich mir das hier nicht in Berlin geben muss. Ja. Sehr richtig. Und wenn das in Hamburg funktioniert, mein Gott, dann sollen sie machen. Das Einzige, was mich stört, ist, wenn man sich halt irgendwie aus Hamburg heraus Erklärungen für Restdeutschland daraus ableiten möchte, weil das wird nicht funktionieren. Dafür ist Hamburg einfach anders. Hamburg ist insgesamt zu klein, zu besonders aufgrund dieser komischen Hafen- und Handelsstruktur, die da vorherrscht. Und da muss man auch ehrlicherweise mal sagen, ist auch ein bisschen zu provinziell. Ja. Als dass man das irgendwie auf andere Großstädte übertragen könnte. So, das war der erste Hamburg-Diss heute Abend. Berichterstattung im ersten. Auch da konnte man diesen Spin, diesen versuchten, sehr häufig sehen. Den fand ich sehr häufig sehr plump vorgetragen von Tina Hassel. Und es gipfelte, und jetzt machen wir das Thema der Betrachtung der Ergebnisse noch ein bisschen weiter. Schwenken wir mal nämlich zur Wählerwanderung über. Tina Hassel sagte immer wieder, ja, und die SPD habe ja auch tief im bürgerlichen Lager gewildert. CDU und FDP wahnsinnig viele Wähler abgegriffen. 10.000 nur. Warte auf. Wahnsinnig viele Wähler abgeluchst. Daran sieht man ja auch, wie gut dieser wirtschaftsfreundliche Kurs der SPD tut. Damit kann man Mehrheiten auch jenseits dem, also in der Mitte auch sichern, bla bla bla. Jetzt schauen wir mal die Wählerwanderung von der FDP an. 6.000 Wählerinnen und Wähler hat die FDP an die SPD verloren. 3.000. Nee, 6.000. Aber welche Zahl hast du denn da auf? Ich bin hier bei Zeit.de. Ach so, ich habe andere. Ich habe Infratest DMAP. Ja, das sind genau, die sind von gestern, aber ich meine, diese sind. Nee, das ist auch die Infratest DMAP für die ARD. Das ist ja, scheint aber neuer zu sein. 3.000 hatte ich gestern auch noch im Kopf. Ach so, okay. Dann was heißt gestern? Vor einigen Tagen. Dann so. Mach mal deine Zahlen. Und 6.000 von der FDP. Von der CDU 15.000. So. Die SPD hat wie viel Stimmen bekommen? Stimmenanteil von? 40%. Knapp 40%. Also. Ne? Jetzt gucken wir uns mal an. 1,5 Millionen Stimmen. So. So. Von der FDP zu den Grünen sind 5.000. Wir merken uns, vorher SPD 6.000 bei 40%. Die Grünen hatten einen Stimmenanteil von paar 20%, also ein bisschen mehr als die Hälfte der SPD. Und trotzdem sind nur 20% mehr von der SPD, anders. Das macht keinen Sinn mit den ganzen relativen Dingern hier. Nur 5.000 zu den Grünen und nur 6.000 zur SPD, obwohl der Stimmenanteil insgesamt viel höher war, die viel mehr Stimmen bekommen haben als die Grünen. Und bei der CDU ist es ähnlich. 10.000 von der CDU zu den Grünen und 15.000 von der CDU zur SPD. Da trifft es schon eher so das Verhältnis, das SPD und Grüne ungefähr haben. Auch nicht ganz. Relativ gesehen sind aus diesem konservativ-neoliberalen Lager mehr zu den Grünen gegangen als zur SPD. Und zwar deutlich mehr. Passte aber nicht so schön in die Erzählung. Ich fand das sehr, sehr plump. Und ich fand das sehr, sehr plump, deshalb auch so plump, weil Tina Hassel das mehrfach gesagt hat. Und dann kam Schönbaum immer mit den Wählerwanderungen. Ich dachte so, sag mal, hörst du eigentlich zu, was dein Kollege da vorträgt? Das fand ich dann sehr plump. Und ich frage mich immer, woher kommt das? Was ist da der Antrieb? Möchte man, das ist, und dann ist die einzige Erklärung, die ich dann immer habe, ist, es gibt eine Geschichte, die klingt gut, man hat sich entschieden, die erzählen zu wollen und nimmt sich dann selektiv alles, was man kriegen kann, um das zu unterfüttern. Schaut sich aber gar nicht das große Bild an, sondern nimmt sich halt nur die einzelnen Häppchen raus. Ich würde da nicht mal wirklich, Absicht unterstellen, sondern es passt einfach gut ins eigene Weltbild und aus dem leitet man das einfach ab. Ich glaube, es ist nicht mal böse oder so absichtlich, sondern es ist einfach so, ich finde, also im Zweifel finden sie einfach so links einfach scheiße und macht daraus halt und dann, und das Ding ist, das kannst du ihr auch nicht so richtig vorwerfen, weil in dem Moment geht es ja um politische Analyse und da steht sie ihrer eigenen Meinung natürlich dummerweise frei. Ja, ich sag, das ist, soll sie ja auch. Ich halte sie nur für falsch. Ja. Und ich glaube nicht, dass sie, also absichtlich, das will ich will ja keine Absicht dafür stellen. Ich meine nur, das ist sozusagen, ja, wie nennt man es denn? Also die falsche Herangehensweise gewählt. Nicht richtig gearbeitet, nicht hier das Handwerkszeug nicht anständig benutzt, die nicht die richtige Technik gehabt irgendwie. Denn das scheint mir wirklich so eine Art von, na, ich habe eine Geschichte, die will ich erzählen, jetzt gucke ich mir, welche Fakten untermauern meine These an. So klingt das die ganze Zeit. Anstatt da stand da offen heranzugehen. Und das fand ich für so eine 18-Uhr-Sendung im ersten Wahlanalyse ziemlich schwach, muss ich sagen. Ja, ziemlich vor allem schwach. Mein Problem mit diesen Wahlsendungen ist auch so ein bisschen, auch gerade geschuldet dem Hamburger Wahlrecht, ist irgendwie eine halbe Stunde vorher auf Sendung gehen und dann 20 Minuten vorher aufhören, weil Tatort läuft. Es ist halt in Deutschland eh so eine komische Art, dass Wahlen. Tatort? Da läuft, die haben nicht unterbrochen wegen Tatort, die haben unterbrochen wegen Lindenstraße. Die Lindenstraße läuft immer noch? Ja. Oh Gott. Ja, aber um 2015 kam der Tatort halt. So. Ja, ja. Aber das heißt, sie haben wegen Lindenstraße und Tatort unterbrochen. Ja. So, das, wo sind wir denn? Also in der BBC läuft das halt die ganze Nacht den Scheiß noch. Und zwar ordentlich. Das stimmt. So. Das stimmt. Schwierig. Ja, aber wir haben ja das Zentrum der Finsternis, da läuft es ja die ganze Zeit. Ja, was ist das Zentrum der Finsternis? ZDF. Ach so. So, das wollte ich mal kurz irgendwie dazu gesagt haben. Ja, schwierig. Ich glaube, dieses konservative Lager, also wo die hin sind, ja, die sind halt oft zu den Grünen, zur SPD, ganz einfach. Ich glaube einfach, die sind einfach, haben wirklich, ein Großteil der FDP-Wählerinnen hat einfach gesagt, so, Alter, ich habe keinen Bock auf diesen Verein, nicht in dieser Situation. Ich kann mir sehr gut vorstellen, ich habe jetzt gerade keine Zahlen dazu, um das nachzuweisen, aber sorry, das, was die in Thüringen abgezogen haben, das wird denen einfach wirklich was gekostet haben. Ja. Auch wenn gerade in der Bild-Zeitung eher darum geht, ob dieses eine Bild von Christian Lindner in Holland mit seiner Freundin oder Frau der wahlentscheidende Faktor war. Ja, das ist natürlich ja mega albern. Aber sehr interessant fand ich da auch Interview mit Linda Teuteberg, der Generalsekretärin der FDP, auch im Ersten oder ZDF, ich weiß gar nicht so genau. Und da wurde ihr eine Statistik vorgehalten, dass 50% oder so der Wählerinnen und Wähler auch sagen, dass die FDP jetzt mal einen Denkzettel bekommen müsste für ihr Verhalten in Thüringen oder so grob. Ja. Grob die Richtung. Das hieß auch nicht Denkzettel, glaube ich, sondern irgendwie ein bisschen anders. Und dann hat man auch da, an der Antwort darauf hat man gesehen, was für eine unfassbar schlechte Generalsekretärin ist. Denn was hat sie getan? Sie hat sich in der Situation sofort in die Defensive drängen lassen und hat als erstes gesagt, naja, hier geht's ja jetzt mal nicht um hier FDP, Wählerinnen und Wähler, hier geht's nicht um Unterstützerinnen und Unterstützer der FDP, sondern das ist ja, hier geht's ja um alle, ja. Deshalb interessiert mich das gar nicht. Das ist erstens in die Defensive drängen lassen, anstatt nach vorne zu gehen und eine Erzählung hier zu generieren aller, naja, da haben wir Scheiße gebaut, da ist auch die Bundespartei nicht ganz schuld dran. Wir haben aber erkannt, dass es ein Fehler war, und jetzt haben wir natürlich Vertrauen verloren, das ist Kacke und das müssen wir jetzt mühsam wieder aufbauen. Das ist immer so, das müssen wir tun, daran werden wir jetzt weiter arbeiten. Punkt. Alles wegmoderiert, nichts Falsches gesagt, Blick in die Zukunft gerichtet. Voll. Nein, was macht sie? Sie wird sofort defensiv und baut auch noch eine Wählerschelte ein und sagt, mich interessieren nur FDP-nahe Leute. Der Rest ist mir scheißegal. Sowas von oben herab, richtig, richtig schlimm und eine richtig schlechte Replik. Ich weiß nicht, wer die berät, ehrlich gesagt. 20% der ehemaligen FDP-Wählerinnen haben gesagt, dass die Vorgänge im Thüringer Landtag großen Einfluss auf meine Wahlentscheidung hatten. Und dass die 20% sind dann im Zweifel die 2%, also das ist halt das, was du dann runterbrachst. Wir waren aber bei 6 irgendwas. Ja. Prozent. Und vor allem hat sie dann ja noch gesagt, so nach dem Motto, naja, wir haben uns ja relativ sehr schnell distanziert von der AfD und dem, was in Thüringen passiert. Und so, ja, das habt ihr vielleicht, dann hast du ja schön Wahlentscheidung schnell gemacht, weil hat dich ja nichts gekostet. Aber dann guckt man einfach ein bisschen in den Kopf, was die Fraktion da getrieben hat die letzten 5 Jahre in der Bürgerschaft und Dutzende von AfD-Anträgen unterstützt. Ja, im Nachhinein war das vielleicht ein Fehler, bla bla bla. Dann merkt man halt so, ah, da nichts gelernt. Anstatt einfach auch Demut zu zeigen, so, und einfach nach vorne zu richten, ja. Vielleicht ist es ein einziges Rumlawinern, antesten, gucken, Fähnchen in den Wind. Also ich fand, ich muss wirklich sagen, diese Aussage war derart schwach, dass ich so ein bisschen fast die Vermutung hatte, sie wäre gar nicht beraten oder auch gar nicht anständig gecoacht und würde da einfach nur ihren Emotionen irgendwie so halbwegs freien Lauf lassen und sagen, es interessiert mich alles nicht, wir machen das hier, wir sind gut und alles ist schön. Das kann ich mir aber beim besten Willen nicht vorstellen. Und mich würde wirklich interessieren, welche Agentur, welche Beraterhaufen dahinter steckt. Im Zweifel der hauseigene? Die FDP hat eine hauseigene Agentur. Aber das ist sowas von, das ist so ein krasser Kommunikationsfail. Und das ist nicht das erste Mal gewesen. Die Frau war auch im Morgenmagazin nach dieser Thüringen-Geschichte und ist da komplett auseinandergenommen worden. Von so Morgenmagazin-Journos, ja. Die sitzen da stehen irgendwie nachts um 3 auf. Wenn die auf Sendung gehen, dann schlafen die schon wieder halb ein, weil der Tag gelaufen ist. Ja. Trinken die ganze Zeit Cappuccino Locker, flockig, Sport, Wetter, Titten, so. Na, Titten im ARD und ZDF nicht. Du bist jetzt auf Sat 1 wieder. Ja, aber. Ja. Genau, so ein bisschen leichte Sache, leichte Kost, um sozusagen das Publikum anzufüttern, damit man auch auf Betriebstemperatur ist, wenn volle Kanne anfängt. Ja. Oder live nach 9 nach live oder so, wie das auf der ARD heißt mittlerweile. Gibt's das auch? Die haben so einen volle Kanne-Klon gemacht, um die Zuschauerin von ZDF runterzuholen. Wirklich? Ja, ja. Das kenne ich noch gar nicht. Scheiße, du warst schon viel zu lange nicht erwerbslos. 9 live heißt das. Nein, heißt das nicht. Nein, 9 live. Nee, live nach 9. So. Ist schon. Oh Gott. Ja, vom SWR produziert. Ah, SWR. Ja, die machen ja, das ist ja auch gut. Dann gehört der ganze Vormittag jetzt dem SWR. Die machen ja auch. Quatsch, das Morgenmagazin noch vom WDR aus Köln. Nee, nicht mehr. Quatsch. Das macht jetzt der RBB. Das Morgenmagazin? Das kommt nur aus Berlin. Was macht der? Nein. Haben die nicht gewechselt? Nee, nein. Das Mittagsmagazin hat der Bayerische Rundfunk gemacht. Das macht jetzt der RBB. So. Gott, ist das kompliziert. Ah, so. Nee, erst WDR, dann SWR, dann T-Doku, je nachdem. Und dann nochmal wieder SWR, weil dann kommt ja ARD-Buffet. ARD-Buffet, ja. Oder kommt das erst nach dem Mittagsmagazin? Nee, es kommt um 12. Mittagsmagazin ist um 1. Warte. Das erste DE. So, gucken wir doch mal hier ins TV-Programm. Im Übrigen stelle ich mir die Verhandlungen der einzelnen Rundfunkanstalten der ARD über die Zusammensetzung des Programms ähnlich vor. Ja, es ist ähnlich. So, dann. Hä, macht ihr nicht das Mittagsmagazin? Quatsch, schon lange nicht mehr. Warte, ich guck mal für nächste Woche, weil diese Woche ist eine ZDF-Woche. Also, Morgenmagazin, live nach 9, Sturm der Liebe, ja. Meister des Alltags, wer weiß denn sowas, um 11.15 Uhr. Ja, Wiederholung vom Vorabend. Ja, Tagesschau um 12, dann 12.15 Uhr ARD Buffet und dann 13 Uhr Mittagsmagazin. Und dann Tagesschau, Rote Rosen, Tagesschau, Sturm der Liebe, Tagesschau, Tierärzte, Retter mit Herz, Tagesschau, Brisant, 17.15 Uhr, dann wer weiß denn sowas, Großstadtrevier, Wissen vor 8, Wetter vor 8, Böse vor 8, Tagesschau. Und schon wieder einen Tag im Leben verschwendet. Börse vor 8 ist ja auch so ein Ding, ne? Ja, das ist. Welcher Mensch braucht Börsenberichterstattung? Vor allem Börsenberichterstattung im Ersten. Ja. Wenn du das nicht interessiert, kannst du den ganzen Tag. Gibt es eigenen Fernsehsender, Webseiten. Ja. Ist die Zielgruppe die Leute, die irgendwie so 3-4 Aktien besitzen? So, aber nein, es kann gar keine Zielgruppe dafür geben. Das ist nämlich nur so ein ganz kurzer Überblick. Also wenn man jetzt sagen würde, okay, es gibt Menschen, die interessieren sich für Wirtschaft. So. Und meinetwegen gehören da auch die Aktienmärkte dazu. Kann man ja alles machen. Dann macht man doch irgend so ein Wirtschaftsmagazin. Das geht dann, kann man auch in 20 Minuten machen mit 2, 3 Beiträgen oder so und dann ist gut. Und da gehört auch vielleicht so ein kurzer Recap vom Aktientag dazu. Das Börse vor 8 ist einfach ein komplettes Durchgehetze. Maximal unkritisch gegenüber diesem ganzen System. Ist wirklich völliger Wahnsinn. Ja, aber du musst und dann achten. Und dann hat man diese, wie heißt der noch, diese eine Moderatorin. Die habe ich mal irgendwo, ach, genau. Kai Pflaume. Wir sind wieder bei Kai Pflaume. Diesmal aber Dalli Dalli. Dalli Dalli wurde mal mit den Erben von Hans Rosenthal neu aufgesetzt. In den 90ern im ZDF. So. Oder in den 2000ern. Ich glaube, moderiert von Andreas Türk oder so. Kann das sein? War das Andreas Türk? Nee, ich kann mich nicht dran erinnern. Hat der nicht? Nee, der hat doch ProSieben gemacht. Scheiße. Egal. Ich hab's, jedenfalls gab es das mal im ZDF. So. Und jetzt gibt's das wieder im NDR, aber so unregelmäßig. Okay. Da gab es zumindest mal eine Staffel oder zwei gemeint und das wurde moderiert, ich meine, von Kai Pflaume. Und da hat die Frau dran teilgenommen. Dalli Dalli sagt ja aber was, ne? Ja. Ja, so viele Minispiele und so. So. Und da hat die dran teilgenommen und dann dachte man die ganze Zeit so, naja, die ist ja, ne? Eine Journalistin der ARD, täglich eine Sendung am Start irgendwie, die wird ja auch viel lesen und irgendwie viel in verschiedensten Themen drin sein und so. Und da kam gar nichts. Die ist an jeder noch so kleinen intellektuellen Aufgabe gescheitert, gerade was so Allgemeinwissen anging. Und da dachte ich mir, ja, Heiland, für Börse vor 8 reicht's halt. Ne? Und das ist, da hat sich mein Eindruck für dieses ganze Programm Börse vor 8 nochmal sehr stark. Was denn? Nee, was du, ich wollte nur sagen, was du nicht vergessen darfst, ist, der Vormittag gehört ja irgendwie WDR, SWR, RBB. Auch der Hessische Rundfunk muss vorkommen. Wetter und Börse kommen vom Hessischen Rundfunk. Das ist seine Zeit. Ah. Politik. Alles Politik. So. Und vor allem ist ja Börse vor 8 und Wetter vor 8 ja nur ein Alibi, um einfach großflächig Werbung auszustrahlen, damit es nicht auffällt, dass man einfach einen 20-minütigen Werbeblock hat im Fernsehen. Das stimmt, das ist wirklich. Der geht ja um 19:45, nee, 19, weiß ich nicht, Großstadtrevier, endet wahrscheinlich, weiß ich nicht, 19:40 oder so. Und dann läuft 20 Minuten lang Werbung, unterbrochen halt durch Börse, Wetter und noch so einer Wissen vor 8 Nummer, die auch nur 90 Sekunden geht. Das ist ein Werbeblock. Das ist die letzte Möglichkeit der ARD, so richtig viel Werbung rauszupusten. Stimmt. Stimmt. So habe ich noch nie drüber nachgedacht. Okay, zurück Hamburg. Zurück nach Hamburg. Was haben wir denn noch vergessen in unserer Besprechung hier? Naja, die folgen jetzt für die CDU halt, die halt nochmal abgelost hat. Und, oh ja. Ja, das jetzt, und das ist stark untertrieben. So, das war halt schon katastrophal. Es ist ein furchtbar konservatives Bundesland und dann ist die CDU da richtig abgelost. Ole von Beust, die Zeiten, da war die CDU richtig stark. Und jetzt, das hat jetzt nochmal die Bewegung in der CDU nochmal jetzt beschleunigt. Jetzt AKK hat jetzt einen Sonderparteitag angekündigt für April. Jetzt in 7 Wochen wird dann endlich ein neuer Bundesvorsitzender oder Bundesvorsitzender gewählt. Und quasi bis diese Woche, also vor unserem Ausschreibungstermin in dieser Woche müssen alle ihre Kandidaturen mal bekannt geben. Bisher hat es zum Zeitpunkt zum Redaktionsschluss dieser Sendung, ja. Montag, lag nur Matt Röttgen die Kandidatur vor. Und das ist auch ein großer Witz. Nee, stimmt doch gar nicht. Du bist überhaupt nicht up to date. Merz hat jetzt angekündigt. Ja! Ah. Und wir warten alle natürlich noch auf Jens Spahn. Spahn 2020. Und Laschet. Und dann haben wir unsere 4 Kandidaten. Mal schauen, vielleicht kommt noch jemand, ein Überraschungskandidat. Kandidatin. So. Und nur die CSU hatte, und AKK wurde dann gefragt, so, naja, und was ist jetzt mit der Kanzlerkandidatin? Und man so, naja, die ist damit de facto verknüpft. Und damit es obliegt natürlich dem neuen Vorsitz, das zu klären. Aber ich erwarte, dass es damit geklärt sei. Da sagt die CSU aber so, ne, ist nicht. Bin ich jetzt echt gespannt, was da noch kommt. Stell dir mal Friedrich Merz als Kanzlerkandidaten vor. 2002 ruft an, oder was? Was für ein geiler Wahlkampf, aber. Das wird wieder so ein schöner Lagerwahlkampf dann. Ah, oh, wäre das schön. Wie früher. Wie früher. Ja, und in dem Zuge hat er. Aber das Schlimme ist ja, der würde dann wahrscheinlich Kanzler werden. Ja. AKK hat dann noch in der Gelegenheit noch bekannt gegeben, dass Lars Klingbeil doch bitte aus der Regierung austreten solle. Ja. Weil Panzer Lars ja ganz böse behauptet, dass die CDU nach rechts, also zur AfD, sich nicht scharf abgrenzen würde. Ist jetzt ein bisschen rumgeheult. Ja, was soll man dazu sagen? Also, als ich das letzte Mal geguckt habe, war Lars Klingbeil nicht Mitglied dieser Bundesregierung. Nee, der ist Generalsekretär und deswegen auch. Und Abgeordneter. Ja, und ist halt. Aber das ist ja auch Teil der Regierung, bla bla. Ja. AKK, sorry, also wenn Annegret Kramp-Karrenbauer nach rechts abgrenzen möchte und sagt, wir haben ja aber Beschlüsse. Also diese Beschlüsse sind einen feuchten Furz wert gerade. So. Erstens habt ihr in Thüringen gerade echt den Laden vor die Wand gefahren. Und Mike Moring ist immer noch nicht aus dem Land gejagt, trotz seiner 30 Millionen Hin und Hers. Erst verhandelt er mit den Linken diesen Deal, der Gesichtswahren für die CDU war. Das war der Deal am Ende. In einem Jahr erst Neuwahlen, bis dahin, ja, Minderheitsregierung, man macht gemeinsam Haushalt, man kann also noch Akzente setzen, genug selber. Alle Abgeordneten haben ihre Pensionsansprüche, alles super. Was passiert? Ja, hast du das mal eigentlich mal nachgeprüft? Das habe ich auch schon zweimal gelesen. Aber ja, ich ist, nie ist es. Okay. Ist es. Ich hab dann, also wer es nicht mitbekommen hat, es gibt mehrere CDU-Abgeordnete. Ich glaube, sieben tatsächlich. Denen fehlen noch so ein paar Monate Mitgliedschaft im Parlament, damit man sozusagen nach 6 Jahren Pensionsansprüche hat. Genau, einen Pensionsanspruch hat. Ja. Und die haben sie dann. Und ist es in Thüringen eine Alterspension oder gibt es die schon nach Ausscheiden? Das weiß ich nicht. Da gibt es ja auch sehr viele unterschiedliche hier Konstellationen, ne? Ja, total. Jedenfalls hat die CDU ein Problem nach rechts. So. Ja. Von der lokalsten Ebene, ja, natürlich kooperieren sie nicht im Bundestag miteinander. Aber genauso jetzt im Brandenburg. Im Parlament von Brandenburg. Ja. Hat die CDU eine Aktuelle Stunde beantragt, so Hanau. Ja. Und der AfD-Vizepräsident hat das verweigert. Ja. Dieser Vizepräsident wurde auch nur deshalb mitgewählt, weil sie CDU enthalten hat. Ja. So. Ist das eine Kooperation? Vielleicht nicht. Ist es scharf abgrenzend nach rechts? Aber auch nicht. So. Also und, sehr schwierig. Und was ich ja wirklich schwierig finde, sind diese ganzen Wortmeldungen alle, naja. Aber wenn die einen vernünftigen Vorschlag machen, dann muss ich denen doch zustimmen. Oder wenn ich einen vernünftigen Vorschlag mache, dann kann ich doch mir doch von denen zustimmen lassen. Nee, das tut man nicht. Nee, es gibt das Modell. Weil man nicht mit Nazis zusammenarbeitet. Denn die haben nur ein Ziel. Unsere Demokratie zu untergraben und sie mit ihren eigenen Mitteln abzuschaffen. Es gibt hier How Democracies Die und so. Leseempfehlung. Genau so zieht man solche Truppen groß. Ja. Da habe ich noch eine Frage an dich, Dennis. Wenn du dein Mikrofon wieder richtig auf deinen Mund ausrichtest, ja. frage ich dich, was macht eigentlich Roland Koch? Ist er nicht? Der ist ja rausgeflogen bei diesem Baukonzern, oder? Ja, ist er nicht gegangen? Ja, schon ewig her. Aber er ist jetzt auf jeden Fall, lese ich, Professor of Management Practice in Regulated Environments an der Frankfurt School of Finance Management. Oh, dieser Hobbyfaschist, ey. Ja, das fing mit dem alles an. Also es ist der, es fing nicht mit dem an, aber es ist halt so der Prototyp von, wo kann man denn hier gegen Ausländer unterschreiben? Aber warum kommst du jetzt auf Roland Koch? Naja, wenn Friedrich Merz kommt. Oh Gott. Machst du jetzt Kabinett? Doch auch ein Kabinett jetzt. Der braucht doch auch ein Kabinett. Horrorkabinett oder was? Ja, aber so kann man es auch richtig nennen. So kann man es auch wirklich nennen. Ah, wen hätten wir denn noch? Also, Roland Koch. Hier der Kuban, der von der Jungen Union. Der wird dann irgendwie Staatsminister für Medien und Kultur. Ja. Weil, damit man schön konservative Medien. Das könnte man machen. Was wird denn Roland Koch? Wird der Wirtschaftsminister? Nee, entweder Innen- oder Wirtschaft. Aber Wirtschaft, wen hat denn die Wirtschaft, CDU-Wirtschaftsminister? Nee, weil Friedrich Merz wird Superkanzler. Der macht Wirtschaft selber. Der wird Bundeskanzler und holt sich die Zuständigkeit für Wirtschaft. Oh Gott. Oh Gott. Oder, viel besser, wir kriegen wieder einen Superminister Wirtschaft und Finanzen. Erinnerst du dich noch an Per Steinbrück, Superminister? Okay, okay, aber was, wen gibt's denn noch aus der traurigen CDU-Vergangenheit, die eigentlich schon abgeschossen waren? Und man sagt, das ist ein Auslaufmodell. Toskana Connection. Eigentlich weg, wollen wir nicht mehr haben. Ist entsorgt. Toskana-Fraktion, wer war denn da als Mitglied? Also, ach, das war gar nicht, nee, nicht das, Toskana war ja, war Linke. Was war denn das CDU, pardon? Das war nicht Toskana Connection, sondern? Aber warte mal, sprichst du nicht Andenpakt. Gerade? Andenpakt. Ich spreche vom Andenpakt. So, also hier, Roland Koch, Franz Josef Jung, Günther Oettinger hat aber jetzt noch einen Job ja mittlerweile. Ist ja Chefberater von Orban geworden. Was? Der macht jetzt Orban-Berater. Was? Hast du nicht mitbekommen? Nee. Warte Sekunde. Ich muss mal kurz raus. Ach du Scheiße. Der hat ja nichts zu tun. Friedbert Pflüger. Ja, Friedbert Pflüger. Oh Gott. Eieieiei. Aber du vergisst auch natürlich Christian Wulff. Wulff Schönborn, oh Gott, echt. Aber Friedbert Pflüger, was macht Friedbert Pflüger eigentlich heutzutage? Der ist jetzt Vorsitzender der Internet Economy Foundation. Das klingt ganz stark nach Scam, muss man einfach mal so sagen. So, ehemaliger deutscher Kommissar soll für die, für Orban arbeiten. Und soll den neuen Rat für Wissenschaftspolitik in Ungarn leiten. Ein Rat in Ungarn leiten heißt eigentlich immer nur, es ist eine Zensurbehörde. Das ist echt krass. Ja. Das ist wirklich krass. Kannst du mir den Link mal schicken, bitte, privat? Ja. Den müsste ich irgendwie anders noch verwursten, fällt mir gerade ein. Ich halte übrigens die Karriere von Volker Bouffier noch nicht, der gehört sogar auch dazu, noch nicht am Ende angekommen. Und ich glaube... Ja, Volker Bouffier wird irgendwann Bundespräsident. Oh Gott. Oh Gott, das sind echt finsterste Szenarien. Meine Fresse. Ach, Ole von Beust ist ja auch noch da. Ja, gut, aber der ist ja, ich glaube, der ist ähnlich wie... wie Christian Wulff. Privatier jetzt oder was? Ja, nee, aber das ist auch so, die haben dann das Schlimmste auch hinter sich irgendwie, ne? Ja. Das ist nicht, also sicherlich, Christian Wulff könnte auch nochmal, aber der muss nicht. Der kriegt einen Ehrensold und so. Und je länger seine komische... Der ist der Präsident des Chorverbandes. Der hat ja alles erreicht in seinem Leben jetzt. Ja, und je länger seine komische, man muss ja auch sagen, im Vergleich zu hier unserem Verkehrsminister ist Christian Wulff ja wirklich über Kleinvieh gestolpert, ja. Ne? Das ist ja fast schon... Erinnerst du dich noch an das Bobbycar? Die Bobbycar-Affäre? Nee. Der hat ein Bobbycar geschenkt bekommen beim Autokauf oder so. Und das war dann auch so ein großer Skandal. Wulff? Ja, ja. Nee, kann mich nicht mehr daran erinnern. Warte, Bobbycar. Warte. Das ist jetzt großes Googeln gemeinsames hier heute. Nee, ich google ja gar nicht. Ich habe gerade so ein bisschen gegoogelt. Genau, und zwar hat jetzt sich... Jetzt vorbei. Ich google nicht mehr. Und wurde deswegen auch freigesprochen. Die Wulff-Affäre, und es war ein Bobbycar, und es hat irgendwie geschenkt bekommen, keine Ahnung, sehr lustig. Für die Kinder halt. So, eine Frage, die ich dir gerne stellen möchte, und auf die ich keine richtige Antwort habe, warum ist der übrigens immer noch keine 50 Jahre alte David McAllister eigentlich derzeit in Brüssel und Straßburg geparkt als Europaabgeordneter? Na, Weil in Niedersachsen keiner möchte? Der wurde doch vom Genau, da vom Busemann hier nicht, Schusemann. Ja, also wurde genau vom Hof gejagt, alles ja. Gut, aber will er dafür immer bleiben? Was soll er denn sonst tun? Naja, ins Kabinett Merz 1 eintreten. Oh, als was? Außenminister? Ja, klar. Natürlich, als großes Zeichen, als Bekenntnis zu Europa. Immerhin ist er Schotte. Ach, Schotte ist er. Ich meine, ne? Oder? Ist der erste Ministerpräsident mit, du bist doch in, der ist in West-Berlin geboren. In Glasgow, ja, aus Schotte. Britische Staatsbürgerschaft, so. Genau. So. Das ist auch echt, wir haben auch echt das, die Schlimmsten heute rausgeholt. Ja, aber ich meine, das ist ja unsere Zukunft. Und mit wem kann Friedrich Merz dann zusammen regieren? Mit den Grünen. Mit den Grünen. Gott, Habeck aus Außenminister, Super und Finanzminister, Ding Sie? Finanzminister Toni Hofreiter. Nein, den lässt er nicht rein. Der hat ja lange Haare. Finanzminister Hofreiter. Nee, der wird im Zweifel Verkehrsmobilitätsminister. Ja, das stimmt. Das so. Stimmt. Der ist auch, davon hat er auch Ahnung. So. So. Aber wer könnte denn das Gesundheitsministerium übernehmen? Da muss Jens Spahn noch rausfliegen. Der ist dann in der Connection noch viel zu jung. Na, der bleibt. Ach, der bleibt. Nein. Was soll er denn sonst tun? Ja, dem gibt man irgendeinen Job. Der Verteidigungsminister. Nein, der wird der Fraktionsvorsitzende oder so. Ach so. Aber es ist jetzt auch der Brinkhaus noch da. Ja, der wird natürlich dann irgendwie hier Kanzleramtschef. Naja, stimmt. Ja, Kanzleramtschef, ja. Wobei, der hat Merz sicher einen eigenen. Irgendeinen Praktikanten, der wichtig ist. Tillmann Kuban. Oh Gott, was für eine schlimme Dystopie. Dieses Merz-Kabinett jetzt schon ist. Eieieiei. So. Ja, aber die spannende Frage ist auch, wieso vielleicht auch Norbert Röttgen, vielleicht ist auch seine Hoffnung der Kandidatur, dass er wirklich Außenminister wird in unserem Merz-Kabinett. Röttgen? Ja. Der ist ja auch Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. Ich glaube, das ist in Wahrheit eine Werbung für den Außenminister. Puh, ich weiß nicht, ob mir das alles so gut gefällt, muss ich ehrlich sagen. Du hast das Thema angesprochen, jetzt lebst du damit. Ja, es ist ja, müssen wir ja alle. So, wir kommen ein bisschen von Hamburg weg. Naja, was wir uns zusammenschließend sagen, ist, Hamburg ist halt speziell und Hamburg hat so gewählt, wie sie gewählt haben. Ich glaube, was man noch vielleicht abschließend sagen kann, ist, was einer der AfD-Nasen gesagt hat, das ist natürlich keine Absicht, aber lasse ich mal so stehen, hat gesagt so, naja, wir hätten drunter gelitten wegen der maximalen Ausgrenzung. Ja, tatsächlich, weil, was man so sieht, so an stimmenmäßig Zahl hat die AfD nicht weniger oder mehr Stimmen bekommen. Wer rechtsextreme Parteien wählt, ist rechtsextrem gesinnt. Es gibt natürlich aber unter den AfD-Wählerinnen Leute, die von Faschisten, offensichtlichen Faschisten, trotzdem abgeneigt sind. Die haben trotzdem rechtsextremes Gedankengut, whatever, oder so. Aber die haben vorher auch nicht die NPD gewählt, weil die NPD war schmutzig. So, es gibt auch, man muss auch sagen, und die kann man halt wieder ins Nichtwählertum halt wieder zurücktreiben. Ja, aber ich glaube, es gibt halt auch ganz viele Wählerinnen und Wähler der AfD, die keine Nazis sind, denen man aber klar machen muss, dass sie Nazis wählen und sie damit Nazis ihre Stimme geben, auch wenn sie selber keine sind. Ich glaube, das muss man viel deutlicher artikulieren. Sie machen sich natürlich mitschuldig, keine Frage, aber ich glaube, die sehen das nicht unbedingt so klar, viele Leute. Und dementsprechend halte ich es für essentiell, dass wir weiterhin die AfD bis das Legale uns erlaubt, auszugrenzen, in allen Möglichkeiten. Das fängt halt davon an, dass wir einfach nicht ihre Vizepräsidenten wählen, auch wenn ihnen laut irgendwelcher Geschäftsordnung und der bisherigen Praxis was zustehen würde. Aber sorry, auf einer Seite irgendwie plötzlich vom freien Mandat labern, aber andererseits sagen plötzlich, naja, aber denen steht das ja zu. Erstens, eine Geschäftsordnung kann man ändern und zweitens, wie sollen sie das durchsetzen, ihren Anspruch? Auf welcher Basis? Und dann ist ja irgendwann so, naja, aber dann werden sie halt sich als Opfer sehen. Rechtsextreme werden sich immer als Opfer sehen. Du kannst ihnen... Das ist Teil deren Erzählung. Ja, die sind immer Opfer. Die brauchen die Erzählung ja auch. Und dementsprechend ist es egal. Deswegen, es fängt an, keine Vizepräsidenten wählen. Keine Ausschussvorsitzenden wählen. Keine gemeinsamen Anträge, auch wenn sie so Pillepalle-Orga-Kram sind. Nix. Maximal Ausgrenzung. Wenn die, ich glaube, es gab mal den Spruch, wenn die NPD in Mecklenburg-Vorpommern beantragt, dass die Sonne scheinen soll, dann wird dem nicht zugestimmt. Dann macht man im Zweifel einen eigenen Antrag, whatever, aber man unterstützt nicht die AfD und grenzt maximal aus. Ja, und es gibt auch sehr viele, anstatt abzulehnen, gibt es auch sehr viele andere kreative Maßnahmen, die man machen kann. Man kann auch zum Beispiel Anträge ändern, ne? Ja. Streiche Zeile 1 bis 900 und füge ein, die AfD ist doof und riecht nach Lulu. Ja. Und so. Also, ne, also man kann ein beliebtes Spiel, dann werden die Anträge halt zurückgezogen. Aber sowas kann man halt auch machen. Man muss nicht nur einfach nur mit Nein stimmen. Man kann auch in seinem parlamentarischen Arbeitsprozess ein bisschen kreativer werden und die ein bisschen quälen, was man auch durchaus tun sollte. Man muss ihnen zeigen, dass man sie nicht will, auf allen Ebenen. Das müssen wir tun, täglich, die wir irgendwie draußen auf der Straße unterwegs sind. Und das müssen auch alle Mandatsträger überall tun. Schlusswort, oder? Ja, würde ich sagen. Das war's, vielen Dank. Ja, dann bis in 4 Wochen. Ja, bis dann. Tschüss.